Hoch, willkommen, wir Kugeln in der Trommel. Das Schicksal ist ein Trotzel und spielt russisch Roulette. Wir brennen wie die Sonne, so gut wie wir konnten. Dann spielt es von vorn und es pustet uns weg. Hände hoch, willkommen, wir Kugeln in der Trommel. Das Schicksal ist ein Trotzel und spielt russisch Roulette. Wir brennen wie die Sonne, so gut wie wir konnten. Dann spielt es von vorn und es pustet uns weg. Ich sag nicht, ich hab keine Angst. Doch heute hol ich das Monster aus meinem Kleiderschrank. Erwürge es mit einer Hand, für Zweifel hab jetzt keinen Platz. Eiskalt, mit Pokerface rein in den Treibsand. Mein größter Feind bin ich selbst, doch rat die Schuld nicht woanders. Du wartest vor der Bank, ich stürme raus mit Beutz und Pumpgun. Mit einem Weilen auf dem Gas, nur die Freiheit macht uns Spaß. Wir sehen nur die Sonne scheint. Willkommen, wir Kugeln in der Trommel. Das Schicksal ist ein Trotzel und spielt russisch Roulette. Wir brennen wie die Sonne, so gut wie wir konnten. Dann spielt es von vorn und es pustet uns weg. Hände hoch, willkommen, wir Kugeln in der Trommel. Das Schicksal ist ein Trotzel und spielt russisch Roulette. Wir brennen wie die Sonne, so gut wie wir konnten. Dann spielt es von vorn und es pustet uns weg. Glaub ja nicht, dass ich Skrupel hab, nur weil mein Gesicht aussieht wie Porzellan. Und während dir das Blut erstarrt, dreh ich noch einmal, fang von vorne an. Auf dem Weg durch die Hölle bleibt die Weste niemals weiß. Und ist der Weg zu Ende, dann erkennst du seinen Preis. Große Worte sind unbillig, du drehst dich im Kreis. Denn erst die echten Taten, sie bringen den Beweis. Wir sehen nur die Sonne scheint. Doch ich lauf auf dünnem Eis. Hände hoch, willkommen, wir Kugeln in der Trommel. Das Schicksal ist ein Trotzel und spielt russisch Roulette. Wir brennen wie die Sonne, so gut wie wir konnten. Dann spielt es von vorn und es pustet uns weg. Hände hoch, willkommen, wir Kugeln in der Trommel. Das Schicksal ist ein Trotzel und spielt russisch Roulette. Wir brennen wie die Sonne, so gut wie wir konnten. Dann spielt es von vorn und es pustet uns weg.